Wenn Petrosino auf seinen Runden durch Little Italy aus dunklen, rastlosen Augen die Gesichter eines jeden studierte, an dem er vorbeikam, liefen ihm die Kinder hinterher. Verhaftete er jemanden in einer der Kellerspelunken der Stadt, zückte er oft weder seine Marke noch seine Dienstwaffe, eine 38er Smith & Wesson. Er sagte nur, ich bin Petrosino, worauf der Verbrecher meistens ohne Widerstand zu leisten mitging. Es war, als wiege dieses eine Wort, Petrosino, schwerer als das Ansehen des gesamten 10.000 Mann starken New York Police Department. Der Detective lebte mit Polizisten, Journalisten und Richtern in einer Männerwelt. Anders als viele seiner Kollegen hatte er weder Frau noch Freundin. Aus gutem Grund, wie er behauptete. Das Department ist die einzige Frau, die mir zusteht, sagte er einmal. In diesem Geschäft kann das Leben schnell vorbei sein. Das darf man einer Frau nicht zumuten. Allerdings pflegte er in der ganzen Stadt Freundschaften, die sich oft aus seiner großen Liebe ergaben, der Oper. Wenn er über Musik sprach, schrieb ein Journalist der New York Sun, erfuhr man, dass er Lucia am liebsten mochte, Rigoletto den zweiten Platz zuwies und Ernani und Aida für gelungen hielt. Wagner konnte er nur wenig abgewinnen, obwohl der Tannhäuser ihm sehr gefiel. Michael Fiaschetti erinnerte sich, wie der Detective sonntags bei seinen Eltern zu Besuch kam, um zu plaudern und um Fiaschettis Vater ihre gemeinsamen Lieblingsstücke am Klavier spielen zu hören. Fiaschetti wusste damals schon, mit wem er es zu tun hatte. Er war in der ganzen Stadt bekannt, erzählte er. Ihm gegenüberzutreten war wie eine Audienz beim König. Zwischen den Arien fragte der junge Michael den Detective gern über diese oder jene Verhaftung aus, und Petrosino unterhielt ihn mit seinen neuesten Abenteuern. Der 18-Jährige war fasziniert von diesem Halbgott, den er sich ganz anders vorgestellt hatte. Er erlebte ihn als mittelalt und eher ruhig. Man hätte ihn kaum für den Helden gehalten, dessen Wagemut und Zweikämpfe derart legendär waren. Überrascht stellte der kräftige junge Fiaschetti fest, dass ich einem zähen Detective eher glich als er. Doch während er sich an jenen langen Sonntagnachmittagen mit Petrosino unterhielt und von dessen Jagd auf Männer hörte, die in Italien 10 oder 15 Menschen auf dem Gewissen hatten, davon, wie er solche Gangster im Alleingang festgenommen hatte, änderte sich dieser erste Eindruck. Er strahlte eine tödliche Ruhe aus, erinnerte er sich, die einen selber leise werden ließ.